seh mein Bild im Fensterglas, doch weiß nicht mehr, wer ich mal war. Die Stimmen reden durcheinander, ich such nach Ruhe, doch sie wandern. Und manchmal scheint die Welt zu schweigen, doch in mir tobt ein lauter Krieg. Ich will nicht fliehen, will nicht verleugnen, nur dass mich jemand wirklich sieht. Ich bin nicht nur das, was sie erkennt, nicht nur der Schmerz, der in mir brennt. Ich bin ein Herz, das weiter schlägt, auch wenn die Seele leise trägt. Sieh mich nicht als Wunde, sondern als Mensch, der zwischen Schatten und Hoffnung lebt. Die Welt da draußen wirkt so klar, doch in mir tobt ein lauter Altar. Zwei Seelen streiten um mein Herz und jede trägt auf ihre Art den Schmerz. Ich lache, wenn ich eigentlich wein, bin mitten drin und doch allein. Die Zeit verrinnt in fremden Farben, ich halt mich fest an alten Narben. Und manchmal scheint die Welt zu schweigen, doch in mir tobt ein lauter Krieg. Ich will nicht fliehen, will nicht verleugnen, nur dass mich jemand wirklich sieht. Ich bin nicht nur das, was ihr erkennt, nicht nur der Schmerz, der in mir brennt. Ich bin ein Herz, das weiter schlägt, auch wenn die Seele leise trägt. Sieh mich nicht als Wunde, sondern als Mensch, der zwischen Schatten und Hoffnung lebt. Man nennt mich krank, doch ich bin mehr. Ein Mensch mit Wunden, nicht ein Verwehr. Ich will nur einmal richtig leben, nicht ständig gegen Schatten treten. Und wenn du mich siehst, sieh mich ganz, nicht nur den Bruch, nicht nur den Glanz. Ich bin ein Sturm, ich bin ein Licht, ein Herz, das leise um Hilfe spricht. Und manchmal scheint die Welt zu schweigen, doch in mir tobt ein lauter Krieg. Ich will nicht fliehen, will nicht verleugnen, nur dass mich jemand wirklich sieht. Ich bin nicht nur das, was ihr erkennt,